leuchtet bunt, lockt mit ihrem hellen Schein. Ich wollt, ich könnt wie sie im Glitzertaumel sein. Was kommt, das kommt? Was kommt, das kommt? Nicht ein.